Die Entwürfe für die Wohnhäuser und öffentliche Gebäude in den Katastrophengebieten im Norden des Bezirkes Nordhamgyong der DEVRK sind fertiggestellt. Entsprechend den hintereinander getroffenen wichtigen Maßnahmen des Staates und dem aktiven Kampf zur Beseitigung der Schäden bildete das Kabinett der DEVRK ein Kollektiv aus fähigen Konstrukteuren und sandte fähige Mitarbeiter der Kommandantur für Wiederaufbau und einiger Entwurfsinstitutionen als Gruppe für Untersuchung an Ort und Stelle in die oben genannten Gebiete ab. Die Mitarbeiter der Gruppe beendeten in kurzer Zeit die Untersuchung der betroffenen Regionen und erarbeiteten dann im hohen Niveau jene Pläne, mit denen man einwandfreie Straßen und Dörfer für bequemes Leben der Bewohner bauen kann. Nun sind die Pläne für ein- und mehrstöckige Wohnhäuser und öffentliche Gebäude fertig. Die Konstrukteure beschleunigen die Vorbereitung auf den Beginn der Bauarbeiten.